Badly Drawn Boy in Vollbild, dem Filmmagazin im Deutschlandradio Kultur. Wenn vom koreanischen Kino die Rede ist, dann geht es meistens um Exzesse, um Gewalt. Und diese Gewalt ist immer mehr als nur Effekt. Sie dient eher als Vergrößerungsglas, um ein angeschlagenes Land zu zeigen. Einer, der uns in seinen Filmen häufig mitgenommen hat in die Untiefen seiner Gesellschaft, das ist Park Chan-wook. Er wurde mit seiner Rache-Trilogie bekannt, mit Filmen wie Old Boy oder Lady Vengeance. Sein neuer Film ist nun vordergründig erstmal eine romantische Liebesgeschichte. Die Taschendiebin heißt der Film. Er lief im Wettbewerb von Cannes und ist nun seit Donnerstag bei uns in den Kinos zu sehen. Unsere Expertin für koreanisches Kino ist bei mir, Anke Lewicke. Anke, verrat uns erstmal ein paar Worte zum Inhalt. Ja, also Park Chan-wook hat ja gerade in Hollywood gedreht, einen Thriller mit Nicole Kidman. Jetzt ist er wieder nach Korea zurückgegangen, aber er hat ein Buch als Vorlage genommen, einen englischen Roman Fingersmith von Sarah Waters. Und der spielt eben im viktorianischen Zeitalter. Und die Stimmung dieses Zeitalters überträgt er eben nach Korea Anfang 1930, als Korea von Japan besetzt war. Also der Film ist auch ein Porträt einer feudalen Klassengesellschaft. Es geht um Konventionen, um das Leben unter der Glasglocke. Und unter dieser Glasglocke lebt eben die schöne Lady Hidako. Sie wird von ihrem Onkel dort festgehalten in einem Anwesen. Dann kriegt sie eine neue Kammerzofe, Soke. Die beiden Frauen mögen sich. Was aber diese Lady nicht weiß, ist, dass diese junge Frau es eigentlich auf ihr Vermögen abgesehen hat, nämlich mit dem vermeintlichen Grafen Fujiwara, will sie eben an das Erbe von ihr rankommen. Aber was dann passiert ist, dass die beiden Frauen sich ineinander verlieben. Eigentlich war ja geplant, dass der Mann sich in die Frau verliebt und die Lady in diesen Mann. Und dann beginnt eben so ein sehr frivoles Lustspiel. Und das Schöne ist, dass es aber auch ein Melodrama ist, weil die Frauen kriegen ihre Gefühle immer mehr mit und gleichzeitig müssen sie diese Gefühle aber auch verstecken. Und wie sie die doch leben können, das wird immer sehr schön wieder inszeniert. Du hast ja gerade eben gesagt, das ist eine Literaturverfilmung. Es geht also um historischen Stoff. Betritt denn Park Chan-wook, der ja gerne auch mal das Extreme sucht, damit neues filmisches Terrain? Ist das ein Richtungswechsel oder bleibt er sich dennoch treu? Ich würde ja sagen, dass er sich treu bleibt. Nimmt man seine vorherigen Filme, die er in Korea gedreht hat. Du hattest ja in der Anmoderation schon von der Rache-Trilogie geredet. Das ist ja überhaupt ein wichtiges Motiv im koreanischen Kino. Und zwar geht es immer wieder um Menschen, die zu Monstern werden aus Schmerz, die Rache verüben wollen. Das hat viel mit der jüngsten Geschichte Koreas zu tun. Die ganzen Verbrechen während der Militärdiktatur, auch während der japanischen Besatzung, wurden nie aufgeklärt, sondern man stürzte in eine Hypermoderne und die Menschen sind eben alleine mit ihrer Unmacht, mit den Aggressionen. Und auf der Leinwand konnten die sich immer wieder Luft machen. Deshalb das Motiv der Rache. Und dieser Film ist eben auch politisch aufgeladen. Und das hat eben mit dem Zeitpunkt zu tun. Ich meine, bis heute hat sich Japan nicht bei den Koreanern entschuldigt. Und das Ganze spielt eben zu dieser Besatzungszeit. Und wenn man dieses Anwesen nimmt, den Schauplatz, das ist schon so ein Ausdruck einer hybriden Macht. Also die eine Hälfte ist so japanisch-klassisch eingerichtet. Die andere Hälfte geht dann so Richtung Westen. Das ist dann so ein englisches Herrenhaus. Deshalb gibt es eben auch unheimlich viele Schauwerte und das ist auch amüsant, sich alles anzuschauen, steht aber eben auch immer für was, eben wie sich Koreaner den Japanern gebeugt haben. Und dann gibt es eben auch noch andere Anspielungen, zum Beispiel, wenn Soke in das Haus kommt, muss sie ihren koreanischen Namen abgeben und kriegt einen japanischen. Und im Original ist der Film ja auch auf Japanisch und Koreanisch gedreht. Also da wurde der mit Untertiteln gezeigt, damit auch immer klar ist, welche Sprache die Sprache der Macht ist. Also ein sehr politisch aufgeladener Hintergrund. Wie beeinflusst der denn jetzt wiederum die Welt der Gefühle? Ja, das ist eben auch ganz interessant aufgelöst. Das ist auch schon ein Melodram, wo es um materielle und immaterielle Abhängigkeiten geht. Also am ersten Tag, wo Soke dort anfängt, macht sie eben von der Lady Hidako die Schränke auf und ist natürlich überwältigt von den vielen Kostümen, den schönen Handschuhen, den Hüten. Sie zieht das an und auf einmal bekommt sie was, was das Leben für sie nicht vorgesehen hat. Und vielleicht findet sie diese Frau auch deshalb faszinierend, weil die Frau eben materiell gut ausgestattet ist. Und überhaupt ist dieser Film eben so ganz interessant, weil es eine Maskerade ist, aber die Maskerade wechselt eben immer die Rollen, weil vielleicht ist diese Lady Hidako gar nicht so unschuldig, wie sie immer tut. Vielleicht weiß sie ja auch, dass es wirklich ein Komplott ist und nutzt diesen Komplott, aber eben um von ihrem Onkel rauszukommen. Also die Gefühle, da gibt es so immer ganz viele Falltüren und man ist immer überrascht über die ganzen Wendungen. Genau, auch als Zuschauer. Er spielt ja unglaublich viel mit den Perspektiven und auch als Zuschauer weiß man eigentlich nie gerade, wo man ist und was man überhaupt glauben soll. Ja, und das ist ja auch das Schöne, das wird ja filmisch immer wieder aufgegriffen, weil die beiden Frauen werfen sich dann häufig über Spiegel verstohlene Blicke zu oder die Küsse finden hinter Säulen statt. Also es ist ein großes Versteckspiel. Also Park Chan-wook ist ja wirklich ein sehr origineller, einfallsreicher Erzähler. Nun ist ja Homoerotik, von der du schon gesprochen hast, in Südkorea eher ein Tabuthema. In die Taschendieben geht es ja doch auch zur Sache. Ja, es geht zur Sache und man könnte jetzt eigentlich, wenn man gemein wäre, sagen, nimmt man so ein einzelnes Bild raus, hat man so ein bisschen so ein glossyhaftes Bild von einem Erotik-Thriller. Aber im Zusammenhang stimmt das eben überhaupt nicht, weil der Film, und das hatte ich ja schon gesagt, auch so mit kulturellen Referenzen spielt, also dieses Anwesen. Das macht er eben auch mit der Erotik, weil wir haben ja noch nicht von der Bibliothek gesprochen. Es gibt noch unten eine Bibliothek eine in diesem Welt, Anwesen, ja. Folterkeller, aber vollgestopft mit erotischer Literatur quer durch die Kulturen. Und hier muss Lady Hidako eben ihrem Onkel und dessen japanischen Verbündeten vorlesen, auch mal Dessart, dann ist sie gekleidet wie eine Lady, also wie eine Geisha. Und dann gibt es auch mal von Hokusai das Bild, die Fischersfrau, der Traum der Fischersfrau, wo es ein Tintenfisch mit der Frau eben schläft. Und um dieses Verlieren geht es, glaube ich, weil die Gefühle haben hier letztlich dann, entwickeln die ein Eigenleben und sprengen alle Bilder und Erotiksysteme und suchen sich immer wieder einen neuen Ausdruck. Und dadurch wird der Film auch auf der visuellen Ebene so unheimlich spannend, weil man auch nicht nur die Geschichte nicht vorhersehen kann, sondern auch nicht weiß, welche Überraschung das nächste Bild bereitet. Mhm. Also ein Film, der sich durchaus lohnt zu sehen. Die Taschendiebe, ein neuer Film von Park Chan-wook. Ihn kann man jetzt in den Kinos sehen. Vielen Dank, Anke Lewicke.